Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Antonio Machado. Wanderer, deine Spuren sind der Weg, sonst nichts. Wanderer, es gibt keinen Weg, und schaust du zurück, siehst du den Pfad, den du nie mehr betreten kannst. Wanderer, es gibt keinen Weg, nur eine Kielspur im Meer. Antonio Machado. Willkommen im Niemandsland. Am 22. Februar begingen wir den Todestag des großen Dichters Antonio Machado. Der 1875 in Sevilla geborene Machado flieht nach dem Zusammenbruch der Republik im Februar 1939 mit seiner alten Mutter über die französische Grenze nach Coyure, wo er bald darauf stirbt. Der große uruguayische Liedermacher Daniel Viglietti antwortete auf die Frage, die ihm vor einiger Zeit die Musikzeitschrift Junge Welt gestellt hatte, ob die Zeit der großen linken Bewegungen vorbei sei. Ich würde sie nicht unbedingt links nennen, ich würde von Befreiungskämpfen reden. Es geht um die Befreiung der Menschen von der Abhängigkeit, von all den Lügen, von so viel Ungerechtigkeit und Ausbeutung, vom Grauen. Diese Kämpfe gehen weiter. Sie nehmen eine andere Form an. Manchmal finden sie im Verborgenen statt. Es gibt Strömungen, Gegenströmungen. Der Kampf ist wie das Meer. Zuerst kommt die Flut und dann kommt die Ebbe. Aber das Meer ist immer da. Es ist Samstag, der 25. Februar 2017. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Sendung. Was nimmt, zuckt er sich nur auf alten Schienen bewegt, du hast den Zug neu gebaut und neue Strecken gelegt, hast deine Liebe geliebt und nicht dem Falschen geschenkt, der sie nur ohne Bedacht in einen Abgrund lenkt, hast nie die Lippen bewegt, nur um dich reden zu hören oder geschwiegen, um nicht die falsche Ruhe zu stören, hast nie aus Angst vor dem Echo der anderen geschwiegen. Wenn ein Unrecht geschah, bist du nicht leise geblieben. Dann hast du alles verloren und auf die Trümmer geschaut, die aus den Trümmern und Mut ein neues Leben gebaut. Aus der dramatischen Nachricht Konfetti gestanzt, sie in den Himmel geworfen und darin getanzt. Du bist ein Mensch unter Menschen. Du bist ein Mensch unter Menschen. Ein Mensch unter Menschen. Du hast vor Freude geweint, gegen die Trauer gelacht. Du hast das Glück deiner Freunde zu deinem gemacht. Du hast das Tempo bestimmt, nie auf die Uhren geschaut, dich nicht in Frage gestellt und deinem Schicksal vertraut. Ich auf Kommando gelacht und auf Befehl funktioniert, dich nicht als Sieger gesehen, nur weil ein anderer verliert. Du bist ein Mensch unter Menschen. Du bist ein Mensch unter Menschen. Ein Mensch unter Menschen. Du hast dich niemals gesucht, aber trotzdem gefunden. Du warst dein eigener Freund in den einsamen Stunden. Du hast den kleinen Moment sowie den großen geliebt. Nie eine Chance verpasst, nur weil es andere gibt. Du bist ein Mensch unter Menschen. Du bist ein Mensch unter Menschen. Du bist ein Mensch unter Menschen. Unter Menschen. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 23. Teil. Das Ende der Republik. Die letzten Tage Barcelonas. La lucha continúa. No pasarán. Nosotros pasaremos. Nachdem die Republikaner sich wieder über den Ebro zurückgezogen haben, dringen Francos Truppen langsam nach Nordosten vor. Am 14. Januar 1939 nimmt General Yagüe Tarragona. In Barcelona sprechen nur noch Kommunisten von Widerstand. Flüchtlingsströme ziehen nordwärts zur französischen Grenze. In der Stadt selber spielt sich ein Drama nach dem anderen ab. Über dem Hafen von Barcelona und dem Meer erhebt sich das alte Schloss Montjuïc, das als Gefängnis dient. Dort befinden sich 600 militärische und politische Gefangene der Republikaner. Zu ihrer Bewachung sind nur ein Offizier und 7 Mann zurückgeblieben. Die Kriegsschiffe Francos, die mit Breitseite 3 Meilen vor der Küste vor Anker gegangen sind, haben, in der Meinung, das Fort sei noch von republikanischen Truppen besetzt, das Feuer auf dieses Ziel eröffnet. Wieder versuchen Mitarbeiter des Roten Kreuzes, sinnloses Morden zu verhindern. Dr. Marcel Junot erzählt. Von der Calle Lauria hatten Mitglieder unserer Delegation das Bombardement mit angesehen und eine belgische Krankenschwester, Madame Perdomo, war nach Montjuïc hinausgefahren, um festzustellen, was dort geschehen war. Als sie ankam, war die Beschießung immer noch im Gange. Der aufgeregte kommandierende Offizier brachte sie sofort in das Krankenrevier. Eine Granate war durch eines der Zellenfenster hereingeflogen und innen explodiert. Sie hatte einem Gefangenen den Kopf abgerissen und mehrere andere verwundet. Unter den Wachen wie unter den Gefangenen herrschten Panik und Schrecken. Die Granaten kamen gnadenlos in regelmäßigen Abständen herüber. Madame Perdomo verständigte sich mit dem Offizier und ließ dann eine weiße Fahne hissen, worauf das Feuer sofort eingestellt wurde. Der Offizier übergab die Zellenschlüssel unserer Krankenschwester und floh dann aus Furcht, von den Gefangenen ergriffen zu werden mit seinen 7 Leuten. Aber die weiße Fahne war auch in Barcelona gesehen worden und dort glaubte man, die Wache habe gemeutert. Eine Abteilung von 60 Mann war ausgeschickt worden, um die Meuterei zu unterdrücken. Sie traf den fliehenden Offizier und brachte ihn mit vorgehaltenem Revolver zurück. Als die Männer am Schloss ankamen, schlugen sie das Tor mit ihren Gewehrkolben ein und gingen dann vorsichtig weiter, da sie eine Falle befürchteten. Aber im Hof erwartete sie nur eine Rotkreuzschwester. Alles schien ruhig. Die Gefangenen waren noch in ihren Zellen. Verängstigte Gesichter erschienen hinter den Gittern. »Was machen Sie hier?« fragte der Offizier, der die Abteilung befehligte. »Was soll die weiße Fahne bedeuten?« »Signor Capitano«, erwiderte Madame Perdomo, »ich bin während der Beschießung hergekommen, um ein Massaker unter den schutzlosen Männern in ihren Zellen zu verhindern. Es befinden sich keine republikanischen Truppen hier. Ich habe die weiße Fahne aufziehen lassen, um eine weitere Beschießung zu verhindern.« Der Capitano war nicht wenig erstaunt, aber die ruhige Entschlossenheit dieser Frau schien ihn zu beeindrucken. »Wir dachten, hier habe eine Meuterei stattgefunden«, sagte er. »Ich bin hergeschickt worden, um alle zu erschießen. Aber mir scheint, es hat schon genug Blutvergießen gegeben. Doch habe ich den Befehl, dafür zu sorgen, dass die republikanische Fahne wieder aufgezogen wird. Barcelona ist noch nicht gefallen.« Die weiße Fahne wurde also wieder eingeholt und die Fahne der Republik gehisst. Dann zogen die Soldaten ab. Der Kampflärm kam näher. Nach einer halben Stunde begann die Beschießung von Neuem, diesmal sogar noch stärker als zuvor. Es bestand keine Hoffnung, den Nationalen glaubhaft zu machen, dass die Kapitulation schon erfolgt sei. Die Krankenschwester riss 2 Streifen aus einem Stück roten Stoff und nähte sie auf die weiße Fahne. Einer der Gefangenen kletterte auf das Bollwerk und hisste diese Fahne über die Fahne der Republik. Sofort hörte die Beschießung wieder auf. 600 Mann blickten voller Hoffnung zu der weißen Fahne mit dem roten Kreuz auf, die am Mast flatterte. General Jagüe, der bald darauf Schloss Montjuïc erreicht, befreit die politischen Gefangenen. Zu schweren Kämpfen kommt es um und in Barcelona nicht. Nur die republikanische Miliz leistet vereinzelt Widerstand. Die Zivilbevölkerung verbarrikadiert sich aus Furcht vor Plünderungen und den anrückenden marokkanischen Einheiten der Nationalen in Kirchen und Häusern. Zur Mittagszeit rollt eine Kompanie deutscher Panzer über die Granvia. Dr. Marcel Junot schildert diesen Moment. Am 26. Januar um 12:30 kam der erste Panzer die Straße herunter und hielt vor unserem Haus. Die Mannschaft bestand aus deutschen Soldaten. Auf dem Tank stand eine lachende Frau, die mit dem Faschistengruß die Menge begrüßte. Ich erkannte sie. Sie gehörte zu den aus dem Las Cortes-Gefängnis entlassenen Frauen. Sie war eine deutsche Jüdin, die als Trotzkistin festgesetzt und eingesperrt worden war. Im Laufe des Nachmittags wurden überall in Barcelona auf den Häusern die rot-goldenen Fahnen der Monarchie gezeigt und eine große Standarte der Nationalen wurde auf dem Tibidabo gehisst. Eine endlose Kolonne von Requetés, das sind Kampfeinheiten der Gallisten, in roten Mützen, Phalangisten und arabischen Truppen mit ihren geduldigen Maultieren, ergoss sich in die Stadt. Bis zum Abend war Barcelona vollständig besetzt. Constancia de la Mora berichtet über die Einnahme von Barcelona am 26. Januar 1939. Um 4 Uhr nachmittags fuhren 9 kleine italienische Tanks über das holprige Pflaster der Seitenstraße von Sarria, bis sie die Diagonale und den Paseo de Gracia erreichen. Vollkommenes Schweigen herrschte. Ungeheure Massen zerrissenen und verkohlten Papiers trieb der Wind um die Straßenecken, wirbelten an den Straßenmündungen und so wurden die Sieger empfangen. Vom frühen Morgen an waren die feindlichen Flugzeuge über der Stadt gewesen, hatten aber nicht eine Bombe abgeworfen. Die Leute, die in Barcelona geblieben waren, verließen ihre Häuser und die Untergrundbahnstationen erst viele Stunden später, als die Faschisten ihre Lager auf der Plaza de Catalunya schon aufgeschlagen hatten. In Sarria und in einer Straße im Zentrum wurden die Tanks bei der Durchfahrt aus Fenstern beschossen. Die Besatzung der Tanks stieg aus und durchsuchte die Häuser, fand aber die Schützen nicht. Der letzte Widerstand der republikanischen Truppen konzentriert sich nun auf die Gegend nördlich von Barcelona, nahe der französischen Grenze. Constancia de la Mora, deren Mann im Generalstab der republikanischen Luftwaffe steht, erzählt. Der Feind war schon über Barcelona hinausgestoßen und der Generalstab der Luftwaffe sollte schon am nächsten Tag von Vic nach einem Ort verlegt werden, der Figueras näher lag. Als wir von den Nebenstraßen auf die Hauptchaussee nach Frankreich kamen, begegneten wir, 3 Tage nach dem Fall Barcelonas, immer noch Tausenden von Menschen, die in Automobilen, auf Lastwagen und Maultierkarren, zu Fuß, hungernd und frierend, elend und verzweifelt vor Franco und den ausländischen Interventen flohen. Überall auf der Straße staute sich der Verkehr, immer von neuem Fahrzeuge, die kein Benzin mehr hatten oder aus sonstigen Gründen nicht mehr fahren konnten, waren mitten auf der Straße liegen gelassen worden. Die Maultier- und Eselskarren, eingekeilt in dem Gedränge, waren viel zu langsam. Wir sahen Bauern mit einem Kind auf jedem Arm, das vor Hunger weinte. Wenn wir in diesem Durcheinander von Wagen, Tieren und Menschen nicht weiterkamen und halten mussten, benutzten wir die Gelegenheit, um mit dem einen oder anderen zu sprechen. Eine junge Frau mit 4 Kindern, deren Mann an der Front war, erzählte uns, dass sie sich mit ihren Kindern und ihren Habseligkeiten auf einem Karren von Tarragona aufgemacht hatte. Noch in jedem Dorf, wo sie zu bleiben gedachte, habe der Feind sie eingeholt. Sie setzte ihren Weg fort, zog die Kinder hinter sich her, aber von ihrem Gepäck, der Kleidung und der Wäsche war nichts mehr geblieben als das kleine Bündel, das sie auf der Schulter trug. Eines nach dem anderen hatte sie in den Dörfern zurückgelassen, um es auf ihrer Wanderung leichter zu haben. Und schließlich hatte der Esel, der den Karren mit den Kindern zog, auch nicht mehr weitergekonnt. Sie hörten: Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, 23. Teil. Eine Niemandsland-Radioproduktion 2017. Ein Literaturhinweis. Ich empfehle das Buch Doble Esplendor, Doppelter Glanz von Constancia de la Mora. Die Schriftstellerin, Politikerin und feministische Intellektuelle Constancia de la Mora, aus einer aristokratischen Familie in Madrid stammend, war zeitlebens Mitglied der Kommunistischen Partei. Constancia lebte von 1906, als sie in Madrid geboren wurde, bis 1950. Sie starb in Guatemala im Exil. Sie verteidigte während des Bürgerkrieges unerschütterlich die Sache der Republik. Ihr Ehemann war der Kommandant der republikanischen Luftwaffe. Constancia de la Mora war Leiterin des Büros der Auslandspresse der Republik. Ihre Autobiografie heißt Doble Esplendor, Doppelter Glanz. Unter diesem Titel wurde sie ins Deutsche übersetzt. Sie war die erste spanische Frau, die einen Presseausweis besaß. In Alicante betreute Constancia de la Mora aus dem belagerten Madrid evakuierte Kinder. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes. es mi paradero, tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás cruzar el puente en un barquito de vela. Me verás cruzar el puente en un barquito de vela. Niemandsland. Schon Kopf hoch, es geht vorbei. Am Ende war es doch nur ein dummer Streit. Roll des Fames, kannst du mir verzeihen? Schönes Wesen, reich mir deine Hand. Ist das größte Rätsel, vor dem ich jemals stand. Und dafür läuft es gar nicht schlecht. Beim Chaos-Team. Normaler Mann, irgendwo zwischen Demut und Größenwahn. Du liest die Tage anders, bist Trost, Großmeisterin. Schau, du kennst mich schon so lang, spürst du nicht die Grenzen, die ich nicht. Ich sag rot und du sagst grün, grün, grün. Im vergessen die Tage, wo wir uns nahe waren und verstanden jede Narbe, jeden Mut. Wollte dich ausblenden und noch keine Chance, dich zu gewinnen, ist verankert im Abgrund. Oh, Niemensland. Contrabanda FM. Tu radio libre en Barcelona. Sin radios libres no hay libertad en las ondas. Contrabanda FM, 91.4 en Barcelona. Ich möchte diesen Teil der Sendung mit Punkmusik einweihen. Es geht um das neue Album einer Gruppe, die heißt Turbo Start. Vielen Punk-Fans wird diese Gruppe bestimmt bekannt sein, Bammel natürlich sofort, aber anderen eben auch nicht. Kurz ein paar Worte zur Band und dann bringe ich direkt ein Lied aus ihrem neuen Album. Die Band Turbo Start ging im Januar 1999 aus verschiedenen weniger beachteten Punkbands, namentlich Exil, Zack Ahoy und Una Bomba, hervor. Nach dem Umzug der Bandmitglieder von Husum nach Flensburg wurde 2001 das Album Flamingo über das Label Schiffen veröffentlicht. Ebenso wie 2003 der Nachfolger Schwan. Turbo Start spielten unter anderem im Vorprogramm der befreundeten Band Beatsticks. Das sind schon größere Namen. Mit diesen arbeitete Sänger Jan Wittmeier für das Cover des Fu Manchu-Liedes Hell on Wheels, das sie Frieda und die Bomben nannten und mit eigenem deutschen Text versahen, zusammen. Ende 2006 wechselten Turbo Start zum neu gegründeten Label Same Same But Different und nahmen dort Ende März 2007 ein neues Album mit dem Namen Vormann Lies auf, welches am 17. August desselben Jahres erschien. 2007 waren Turbo Start erstmals bei Rock am Ring vertreten und im November und Dezember 2007 Vorband bei einigen Konzerten der Beatsticks. Außerdem gingen sie mehrfach gemeinsam mit The Gaslight Anthem auf die Bühne. Im Februar 2008 teilte die Band via MySpace mit, wieder im Studio zu sein. Auf dem Highfield Festival 2009 wurde dann das neue Album für Anfang 2010 angekündigt. Außerdem spielten sie im Sommer auf den Festivals bereits die neuen Lieder Third and Tyrant und Strandgut. 2010 wurde neben einer Deutschlandtour der offizielle Erscheinungstermin des vierten Studioalbums, das Island Manöver, das Island Manöver, der 9. April bestätigt. Des Weiteren wurde das Lied Third und Tyrann zum kostenlosen Download auf der Band-Webleiste angeboten. Anfang 2012 gab die Band die ersten Arbeiten an ihrem fünften Album Stadt der Angst bekannt, welches am 5. April 2013 auf dem Hamburger Plattenlabel Clouds Hill veröffentlicht wurde. Seit dem 28. Februar stand der Song Sohnemann Heinz auf der Band-Webseite zum kostenlosen Download bereit. Anlässlich des 15-jährigen Bandbestehens war die Band Ende 2014, Anfang 2015 auf Tour unter dem Motto 15 Jahre, 2 Abende, 63 Lieder. Darunter wurden an zwei aufeinanderfolgenden Abenden alle Lieder der Band gespielt. Ende Juni 2015 spielten Turbo Start die Instrumentalanteile für ihr sechstes Album im Hansa-Tonstudio ein. Das sechste Studioalbum Abalonia, das mir hier vorliegt, das kreist hier auf meinem Plattenteller, wurde am 29. Januar 2016 auf dem deutschen Ableger des belgischen Musiklabels Pias veröffentlicht. Wie gerade gesagt, aus dem Album von Turbostadt Avalonia bringe ich nun das Lied Die Tricks der Verlierer. Turbostadt. Erstmal guten Morgen, Werner. Hallo, wie geht's? Guten Morgen. Ja, mir geht's gut, aber wie gesagt, der Technik offenbar nicht so. Aber jetzt versuchen wir es halt aufs Neue und dann im schlimmsten Fall sind 5 Minuten wieder Sense. Mal sehen. Gut, erzähl mal, was hast du heute für die Hörerinnen und Hörer mitgebracht an politischen Themen und Analysen? Humor und gute Laune und noch ein paar Themen. Ja, vielleicht sagen wir noch kurz was zu der Demonstration vom letzten Samstag. Die hatten wir ja angekündigt. Diese organisiert von Casa Nostra, Casa Vostra, also zur Unterstützung der Flüchtlinge, Druck auszuüben auf die Administration und Staat, eben doch mindestens die Flüchtlinge aufzunehmen, die der Staat, wo der Staat sich gegenüber Europa verpflichtet hat, die aufzunehmen. Ungefähr 10% haben sie bis jetzt einreihen lassen. Also war eine riesen Demonstration. Die Teilnehmerzahlen wie immer schwanken, in diesem Fall zwischen 160.000 und 300.000. Und also wirklich Menschenmassen. Ich bin erstmal nicht mitgelaufen, sondern habe mich nur an den Straßenrand gestellt und habe den Zug an mir vorbeiziehen lassen. Und es hat und hat und hat nicht aufgehört. Also ich glaube, um 5 Uhr sollte die Demonstration beginnen. Ich war da unten an der Laietana, also fast am Hafen da. Und wo die ersten schon angekommen waren, am Ziel der Demonstration, direkt am Meer auf der Barceloneta, sind unheimlich viele überhaupt noch nicht losgelaufen gewesen am Original. Also mir kam es so vor, in einem Moment, wie wenn die immer um den Häuserblock laufen und immer wieder und immer wieder an mir. Ja, wie die Demonstranten bei Dreharbeiten in Hollywood-Filmen. Ne? Da sieht man immer die gleichen mit den gleichen Transparenten, die marschieren einmal ums Haus rum. Aber doch, es war also wirklich sehr beeindruckend, wie viele Leute da waren, alle mit diesem Thema eben, und jetzt Schluss, jetzt wird aber aufgenommen und so weiter. Was wir ja gesagt haben, wer kommt da, vermutlich haben wir schon letzte Woche spekuliert, ne, und das Wort Gutmenschen und so, ist ja gut, dass es Gutmenschen gibt, ne. Aber es ist doch eine Sache, die mir aufgefallen ist, die ich ein bisschen komisch fand. Das waren also nicht nur Leute, die eben ganz bewusst gesagt haben, wir müssen und wollen jetzt die Flüchtlinge haben. Ich habe doch relativ viel katalanische Fahnen, Unabhängigkeitsfahnen gesehen. Und groß organisiert wurde das unter anderem auch von dieser Assemblea hier in Katalonien, die also sich für die Unabhängigkeit einsetzt. Ne? Und dann waren auch so Parolen dabei, ja, wir wollen aufnehmen, aber dazu brauchen wir die katalanische Republik, ja, und so mit dem Tenor, also wenn wir die Unabhängigkeit haben, dann können wir aufnehmen Flüchtlinge, so viel wir wollen, ja. Also das ist mir doch negativ aufgefallen, und auch viele Jugendliche besonders, ja, die kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die eben bei der Diada auch teilnehmen mit leuchtenden Augen. Und das war, das war, was mir halt negativ aufgefallen ist an der Sache. Wir hatten ja schon am Morgen gesagt, dass das Rathaus sowieso ein Solidaritätstransparent rausgehängt hatte. Flüchtlinge willkommen, wir wollen Flüchtlinge aufnehmen. Und die Generalitat, die katalanische Landesregierung, die jetzt übrigens wegen Korruptionsaffäre unheimlich unter Druck steht, hat auch ebenfalls mobilisiert, aber hat, und das ist leider eine unangenehme vielleicht Dimension dieser Demo, umfunktioniert, die Demo, für den katalanischen Separatismus. Das ist mir auch aufgefallen. Als ich an der Via Laietana stand und versuchte, mich irgendwo in die Demo einzureihen, sah ich auffällig viele Esteladas, das sind die Separatistenfahnen vor Katalonien, und habe mir gedacht, ist ja auch eigentlich logisch, so eine Massenorganisation wie die katalanische Junts pel Sí und die ganzen katalanischen separatistischen Massenorganisationen, die letzten Jahre so gut funktioniert haben, fast schon auf Knopfdruck, die haben es also geschafft, gewaltige Massen für ihr Thema zu mobilisieren und haben den Leuten dann natürlich eingeredet, kommt zu dieser Demo, Madrid will diese EU-Richtlinien nicht befolgen. Madrid hindert uns praktisch daran, ein menschliches Land zu sein und die Flüchtlinge aufzunehmen. Die konservative Regierung von Mariano Rajoy, hattest du gerade schon gesagt, hatte sich 2015 extra verpflichtet, mehr als 17.000 Asylbewerber aufzunehmen. Dies ist Teil eines Umverteilungsplans, auf den sich die EU verständigt hatte. Ein an sich schon sehr heikler Plan, ein Plan, der nachgekleckert wurde, nachdem Merkel völlig unkontrolliert die Grenzen geöffnet hatte, ohne sich mit ihren EU-Partnern abzusprechen. Und dann geschah, was halt geschah: Rechtspopulisten, Brexit. Bislang nahm Spanien im Rahmen dieses Plans jedoch erst 10% der Flüchtlinge auf, weniger, 1.100. Die Organisatoren hatten die Teilnehmer übrigens gebeten, blaue Kleidung und blaue Flaggen zu tragen. Sehr schlau. Die Estelada hat natürlich auch etwas Blaues. Da ist natürlich der blaue Dreieckshintergrund mit dem weißen Stern. Blau, dann soll man etwas Blaues tragen. Das sollte gemacht werden, damit der Menschenzug, der sich seit dem Nachmittag in Richtung des Zentrums der katalanischen Metropole bewegte, wie eine große Welle wirkte. Das wollte man erreichen, eine große blaue Welle. Spanien und die EU müssten endlich ihrer Verpflichtung nachkommen, notleidenden Menschen aus Konfliktregionen Zuflucht zu gewähren und eine integrative Gesellschaft aufzubauen, hieß es da. Ich glaube diesen Leuten leider nichts. Es sind die gleichen Leute, die privatisieren, die den Leuten die Krankenhausbetten unterm Arsch wegziehen, wörtlich, die Sozialleistungen kürzen, die Zwangsräumungen veranstalten, die die Armut vermehren durch ihre unsoziale und räuberische Politik. Und ausgerechnet diese Leute aus der Generalitat wollen uns glauben machen, sie wollen wirklich notleidenden Menschen helfen. Das nennt man Ausbeutung der guten Absichten und guten Gefühle der meisten Menschen, die dahin gekommen sind. Das ist leider eine bittere Dimension, die in dieser Demo mit drin war. Und die hat uns natürlich nicht so gut gefallen. Davon abgesehen war das ein toller Erfolg. Es war eine machtvolle Demonstration mal wieder der katalanischen Zivilgesellschaft. Auch unsere linke Bürgermeisterin der zweitgrößten Stadt Spaniens, hier Ada Colau aus Barcelona, hatte die Bürger aufgefordert, massenhaft an der Demonstration teilzunehmen. Und der Protestzug endete nachher symbolisch am Mittelmeer. Ich weiß nicht, ob du da mit warst. In dem allein im vergangenen Jahr 5.000 Flüchtlinge auf ihrem Weg nach Europa ertrunken sind. Da sah man dann eine inszenierte Flucht, die Ankunft eines Schlauchboots. Da waren, glaube ich, auch wieder Leute von der Fuhrer des Baus drin. Die sprangen dann aus dem Schlauchboot, ließen sich sehr theatralisch ins Wasser fallen, schleppten sich mit letzter Kraft ans Ufer, wurden dann empfangen. Und so wurde dem, auch aus dem Hinterland herbeigeeilten Demonstrationsvolk natürlich gezeigt, wie drastisch und wie schrecklich so eine Sache eigentlich ist, wenn die Flüchtlinge mit letzten Kräften das rettende Ufer erreichen. Bleiben wir beim Thema Turbostaat, bleiben wir beim Thema Punk aus Deutschland. Die Gruppe hat, also wie gesagt, ein neues Album rausgebracht, das ist relativ frisch. Turbostaat stammen aus Husum, waren Vorband von den Beatsteaks und erinnern ziemlich viel auch zum Teil an die Gruppe, eine andere Gruppe, die heißt Die Nerven. Abalonia heißt ihr Album und das Titellied dieses Albums heißt ebenfalls Abalonia. Bringen wir das einmal. Abalonia, Turbostaat. Die Wände weiß getönt. sie ging denselben Weg. Nur weiter, nur weiter. Vielleicht trifft man sie in Avalonia. Hinter den Wäldern Avalonia. Und die Landschaft zieht vorbei. Turbostadt, Punkrocker mit Botschaften. Die waren übrigens vor einigen Tagen im Kreuzberger Kultclub SO36. Die Band Turbostadt tourt also mit ihrem neuen Album durchs Land. Darin enthalten Kritik an der Gesellschaft und an der eigenen Heimat. Zwei ausverkaufte Termine und ein Zusatzkonzert machen eines deutlich. Turbostadt aus Flensburg kommt bei den Berlinern natürlich gut an. Die etablierte Deutsch-Punk-Band ist mit ihrem neuen Album Avalonia auf Tour und hat 3 Tage in Folge das kultige SO36 in Kreuzberg beehrt. Wer war da nicht, wer kennt es nicht, wer hat es nicht genossen? Ja, oder gehasst, je nachdem. Dass die Jungs aus dem Norden gerade zu dieser Zeit kommen, trifft sich gut, denn die Band stammt aus Husum. Das ist die graue Stadt am Meer. Dort in der Kleinstadt an der Nordseeküste plant zum Beispiel die Zeitung Taz, mein Land, gerade eine Veranstaltung. Was man wohl von Turbostadt über Schleswig-Holstein lernen kann, in ihrer neuen Single Die Tricks der Verlierer verarbeiten die Punker negative Eindrücke eines Kneipenabends in Husum. Die alten Freunde der Bandmitglieder haben ein Weltbild, das den kosmopolitisch ausgerichteten Musikern missfällt. Turbostadt singt dagegen an. Ein paar Disco-Kugeln baumeln von der Decke, blaues Licht strahlt durch den Raum. Wer schon mal im SO36 war, kennt sicherlich die besondere Beschaffenheit des Konzertsaales. Es zieht sich ordentlich in die Länge, wie ein Schlauch. Als die neusige, postpunkige Vorband Karies beginnt, hatten wir übrigens letzte Woche hier im Studio vorgestellt, das Album, hat sich bereits ein bunter Teppich aus Hörern gebildet, aus Zuhörern. Anders als erwartet, trägt nur ein kleiner Teil der Menschen hier eindeutig Punk-Outfits. Stattdessen sind die meisten so gekleidet, wie man sich gutbürgerliches Klientel vorstellt. Und du sitzt hier fast allein. Vielleicht tut es doch weh. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 25. Februar 2017. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Beginnen wir mit einer Meldung aus Barcelona. Die Polizei schießt auf einen LKW im Zentrum von Barcelona. Er war mit Gasflaschen beladen. Die spanische Polizei, Mossos de Esquadra und auch die Guardia Urbana hat in der Großstadt Barcelona einen LKW gestoppt. Wie die Zeitung La Vanguardia berichtete, hat ein Schwede den mit Haushaltsgasflaschen beladenen LKW geklaut und ist mit ihm Volldampf durch die Straßen gerast. In die Gegenrichtung ist er eingebogen, um an den Cinturón zu kommen und die Küste lang zu fahren. Bei der wilden Fahrt verlor er immer mehr Gasflaschen. Es hieß, da bis zu 50 Gasflaschen habe dieser durchgeknallte Freak verloren. Dann stoppte die Polizei ihn offenbar mit Schüssen. Der Fahrer soll angeblich nicht oder nicht schwer verletzt sein und er soll nicht ganz klein im Kopf gewesen sein, vollgepumpt mit Drogen nach einer seltsamen, sehr eigenartigen Sauf- und Bordelltour. Möglicherweise, also heißt es, hat er Drogen genommen. Ermittelt wird offenbar auch wegen Terrorismusverdacht. Doch hat man dieses Thema schnell wieder fallen lassen. Man hat nichts weiter über diesen Mann erfahren. Man weiß nur, er war vorbestraft wegen sexistischer Gewalt, Misshandlung, Diebstahl. Er hat in Schweden schon im Knast gesessen. Er ist über Moskau eingereist und soll angeblich 20.000 Euro in dieser nächtlichen Sauftour auf den Kopf gehauen haben. Das sind alles Informationen, die sind so nach und nach durchgesickert. Der islamistische Hintergrund, der am Anfang gerüchteweise vermutet wurde, hat sich offenbar nicht bestätigt. Und so bleibt das Ganze doch bei einem kleinen Schreckchen zum World Mobile Kongress, der hier gerade in der Stadt läuft. Es sind hier an die 30.000 oder 40.000 Kongressteilnehmer, die schwirren hier durch die Stadt, die Hotelzimmer sind in astronomische Höhen geschnellt, beziehungsweise die Preise für Hotelzimmer. Und ein riesiges Diebesheer hat sich auch hier eingefunden und rennt, man kann sie wörtlich sehen, in den U-Bahnen hinter den Touristen her und versuchen ihnen die Gelder und die Portemonnaies aus den Taschen zu ziehen. Das ist Barcelona, Ende Februar 2017. Nächste Meldung. Amnesty International hat diese Woche einen Bericht rausgegeben zum Thema Menschenrechte und da liegen erschütternde Meldungen vor. Erschütternd, dass man denkt, mein Gott, was hat sich eigentlich getan die letzten Jahre und Jahrzehnte auf diesem Planeten? Es ist, zumindest was Amnesty International und die Menschenrechte betrifft, schlechter geworden. Ich habe hier eine Reportage, die habe ich eingefangen im Netz. Und zwar stammt diese Reportage von der ARD und es handelt sich um ein Telefoninterview mit dem Vorsitzenden von Amnesty International Deutschland. Hören wir da mal rein. Das ist ein ziemlich düsteres Bild, das Amnesty International von der Lage der Menschenrechte zeichnet. Die Organisation warnt davor, dass eine Politik der Ausgrenzung, der Abschottung zunehmend die Menschenrechte aushöhlt. Überall auf der Welt. Wenn Regierungen Kritiker pauschal zu Feinden erklären, wenn Minderheiten zu Sündenböcken gemacht werden, dann würden auch Menschenrechtsverletzungen in Kauf genommen. Das tue auch die EU, sagt Amnesty zum Beispiel, wenn die EU Sammelzentren für Flüchtlinge in Libyen unterstützt oder wenn EU-Länder immer häufiger Flüchtlinge auch abschieben. Darüber spreche ich jetzt mit Markus Beko. Er ist der Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland, jetzt für uns am Telefon. Guten Morgen, Herr Beko. Guten Morgen, Herr Stäbe. Herr Beko, Sie sagen, die EU nimmt in ihrer Flüchtlingspolitik Menschenrechtsverletzungen bewusst in Kauf. Welche konkreten Fälle sind Ihnen bekannt? Nun, erstmal grundsätzlich muss man festhalten, dass, wenn wir von einer EU-Flüchtlingspolitik sprechen, so verdient die kaum den Namen, denn die Flüchtlingspolitik muss ja zum Ziel haben, dass die Menschen, die gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention oder auch der Europäischen Menschenrechtskonvention Schutz suchen vor den vielen Menschenrechtsverletzungen, die wir auch in dem Bericht weltweit dokumentiert haben, dass die sichere und legale Zugangswege in andere Länder finden, um diesen Schutz zu finden. Und die EU, es fehlt weiterhin an einer aktiven Flüchtlingspolitik, die dieses Grundrecht und dieses Menschenrecht in den Fokus stellt und nicht nur vorrangig in der Kategorie Migrationskontrolle denkt. Schauen wir mal konkret darauf. Sie nehmen ja das Wort Menschenrechtsverletzung auch in den Mund. Was passiert da? Nun, Sie haben ja eben angesprochen, dass die geplante Kooperation der EU mit Libyen. Und wenn wir allein schauen, das Land ist politisch und militärisch zersplittert. Flüchtlinge, Migranten werden in Libyen in Haft genommen, wo sie oft auf unbestimmte Zeit dann auch inhaftiert bleiben, oft ohne Kontakt zur Außenwelt, unter unwürdigen Bedingungen. Es gibt keinen Zugang für verfolgte Menschen da zu einem Asylsystem. Und gerade die Kooperation mit der Küstenwache ist kritisch zu beurteilen, denn gerade Angehörige der libyschen Küstenwache machen immer wieder Gebrauch von ihren Schusswaffen und es gibt auch Berichte von Misshandlungen von Flüchtlingen und Migranten durch die Küstenwache. Ein anderer Punkt, den Sie ansprechen, das ist das Thema Abschiebung. Der Bundesinnenminister sagt ja, es gebe zum Beispiel sichere Orte in Afghanistan, auch dorthin könne man abschieben. Warum ist das für Sie eine fatale Politik? Nun, die Lage in Afghanistan hat sich im letzten Jahr nochmal erheblich verschlechtert. Wir haben die höchste Zahl an zivilen Opfern im letzten Jahr, seitdem die erfasst werden, verzeichnen müssen. Fast ein Drittel dieser zivilen Opfer sind Kinder. Und die Lage ist auch in den einzelnen Landesteilen sehr unterschiedlich und vor allen Dingen wenig belastbar, sodass Gefahrenprognosen für Menschen, je nachdem, welcher Ethnie sie angehören, welches Geschlecht sie sind etc., sehr, sehr schwierig sind und eigentlich auch eine sehr geringe Halbwertszeit haben. Mhm. Vor diesem Hintergrund ist die Einschätzung von Amnesty International, dass zum derzeitigen Zeitpunkt Abschiebungen nach Afghanistan menschenrechtlich nicht vertretbar sind. Die Lage ist ja weltweit sehr schwierig. Und jetzt sind Sie gegen Abschiebungen, gegen Sammelzentren. Aber die Politik in Europa steht ja auch vor der Herausforderung, dass Regierungen feststellen müssen, wenn es um Flüchtlinge geht, dass da auch eine Ablehnung in Teilen der Bevölkerung besteht. Wie kann die Politik diese Menschen, die eine liberale Flüchtlingspolitik ablehnen, wie muss sie diese Menschen mitnehmen? Gut, also Sie haben vorhin angesprochen, dass gerade im letzten Jahr wir feststellen mussten, dass vielfach Regierungen oder auch politische Gruppierungen Bevölkerungsgruppen ausgegrenzt haben oder bei gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Herausforderungen Bevölkerungsgruppen zum Sündenbock gemacht haben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass bei der ganzen Diskussion, dass viele Menschen auf der Flucht vor Verfolgung und Vertreibung sind, wir einfach nicht nur unsere völkerrechtlichen und verfassungsmäßigen, sondern auch unser Selbstverständnis, also unsere Voraussetzungen, also unsere Verpflichtungen da, aber auch unser Selbstverständnis hier nochmal schärfen und dass es wirklich ein klares Bekenntnis dazu gibt, dass man Schutzsuchenden, die verfolgt sind, auch Schutz gewährt. Das sagt Markus Beko, der Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland. Herr Beko, danke Ihnen für das Gespräch heute Morgen. Herr Stäbe, vielen Dank. Ja, wir haben es gehört, Werner. Es sieht nicht gut aus. Die Menschenrechte werden immer stärker und immer schlimmer verletzt oder gar nicht erst eingehalten oder mit Füßen getreten. Ja, und wie die gerade gesagt haben, eben weltweit, überall, ne? Also gerade wenn es um Abschiebungen, massenhafte Abschiebungen, Einrichtung von Sammellagern geht, dann braucht man ja jetzt nur nach USA wieder zu gucken, was unser Freund Trump da jetzt schon angefangen hat durchzuziehen gegenüber Mexiko und den sogenannten illegalen Immigranten. Also jetzt, was seither sich beschränkt hat, diese Politik auf 160 Kilometer von der Grenze weg rein in die USA. Aber jetzt ist praktisch das ganze Staatsgebiet der USA jetzt betroffen. Also die Immigranten fühlen sich bedroht und so nach der jetzigen Gesetzeslage und den neuen Anordnungen von der Regierung könnten theoretisch 11 Millionen abgeschoben werden. Ja, man soll sich das mal vorstellen. Und also diese Sache ist eine von denen. Wir berichten ja laufend darüber, über die Schweinereien, die der sich leistet, auf allen möglichen Gebieten, sei es Umweltschutz, Frauenrechte, egal was, überall wie der Elefant im Porzellanladen. Und jetzt abgesehen von diesen einzelnen konkreten Geschichten ist wirklich dieser Typ, der Charakter, also man muss sich das mal angucken, der ist wirklich eine gefährliche Missgeburt, dieser Typ, ja. Und also es ist nicht nur so, dass er seine rassistische und faschistische Politik, sondern einfach die Persönlichkeit in Anführungszeichen von diesem Trump, ne, der geht also her und lügt, also auch bei Sachen, wo es gar nicht für ihn notwendig wäre. Ja. Dann sagt er zum Beispiel, er hätte mal ein Verhältnis gehabt mit Carla Bruni. Ja. Erstunken und erlogen. Ne. Oder dann sein Wolkenkratzer da in der Fifth Avenue in New York. Der gehört ihm und er hat 68 Stockwerke, aber wenn du nachzählst, sind es nur 58. Ja. Oder das Empire State Building würde auch ihm gehören, hat er mal gesagt. Ja. Erstunken und erlogen. Ne. Und lauter solche Dinge. Ne. Die Arbeitslosigkeit in den USA wäre gestiegen bis auf 42%. Ja. Und dabei war gerade in der Amtszeit von Obama ist die von knapp über 10% auf 5% gesunken. Ja. Also der lässt sich einfallen, schwätzt daher, was ihm gerade so mehr durch den Bauch als durch den Kopf geht. Ne? Und diese Geschichte da mit der Amtseinführung, ne? Dass also bei ihm sehr viel mehr Leute gewesen seien als damals bei Obama, ne? Wo jeder, der die Bilder gesehen hat, dass es einfach nicht stimmt. Ne? Oder sogar, dass am Tag seiner Amtseinführung die Sonne ausgebrochen ist, also wie in dem Stil Amerika erwache und dabei die Fotos, die man gesehen hat, seine Frau Melanie steht mit einem Regenschirm da. Ja, ja also Missgeburt, finde ich, ist das richtige Wort für diesen Typen. Hier spricht die katholische Kirche. Der Spiegel kommentiert hierzu in seiner Ausgabe von der vergangenen Woche: Lawine aus dem Norden, Thema Mexiko. Unter Barack Obama hatte die Zahl der Abschiebungen aus den USA nach Mexiko bereits Rekordhöhen erreicht. Also so zucker- und lustig war das unter Obama gar nicht für die Migranten, das muss man auch klarstellen. Wenn Donald Trump umsetzt, was er angekündigt hat, droht dem Nachbarland nach Einschätzungen von Experten nun allerdings ein logistischer und humanitärer Albtraum. Bis zu dreimal pro Woche waren in der Amtszeit Obamas Jets mit Abgeschobenen in die mexikanischen Industriestädte Ciudad Acuña und andere Städte an der Grenze zu Texas gelandet. 2,8 Millionen illegale Einwanderer, zumeist Lateinamerikaner, wurden so in ihre Heimat zurückgeschickt. Donald Trump könnte mehr als viermal so viele Menschen deportieren lassen wie sein Vorgänger in 8 Jahren. Über 11 Millionen Einwanderer leben ohne Papiere in den USA, so Schätzungen. Warum funktioniert das? Warum lässt man die gewähren? Man hat ein proletarisches Reserve-Lumpenproletariat, aus dem man unbefristet billigste und allerbilligste verängstigte Arbeitskräfte schöpfen kann. Das ist der Grund, warum das bisher so lange und so gut funktioniert hat. Mexiko ist auf diese Menschenmassen nicht vorbereitet, die jetzt abgeschoben werden sollen. Das sagt Padre José Guadalupe Valdés Alvarado, ein katholischer Priester in Piedras Negras. Die Grenzstädte sind nicht in der Lage, so viele unterzubringen. Trump will auch Einwanderer abschieben, die sich geringfügiger Vergehen schuldig gemacht haben. Und nun beginnt ein neues Drama, sei es, weil sie mal zu schnell gefahren sind, ein Knöllchen bekommen haben oder mal mit Alkohol am Steuer erwischt wurden. Hunderttausende Familien werden zerrissen, warnt der Padre. Geistliche auf beiden Seiten der Grenze wollen sich bald im texanischen Brownsville treffen, um über das Drama der Deportierten zu beraten. Ja, so sieht's mittlerweile aus an der Grenze zu Mexiko. Es ist und bleibt ein fürchterliches Tuhuwabu, was der Trump da veranstaltet. Die Lösung wäre natürlich, in Mexiko für eine Revolution zu sorgen und für menschenwürdige Lebens- und Arbeitsverhältnisse dort und überall, dass die Menschen, wenn sie reisen und wenn sie in andere Länder wollen, das nicht aus Not, sondern aus Neugierde und Forschergeist und Entdeckungsfreude machen können, wie auch unsere tollen Touristen hier aus den reichen Industrienationen des Westens und nicht vom Elend gezwungen werden, abzuhauen aus einer Misere, die für sie unerträglich ist. Als Rückgrat dieser Revolution in Mexiko könnten man ja die Zapatistas aus Chiapas nehmen. Da ist doch schon mal eine Grundstruktur geschaffen. Ja, aber also ich fürchte, da ist auch nicht viel zu erwarten, obwohl natürlich die Mexikaner genauso Angst haben auch in Mexiko selber, nicht nur die sogenannten Illegalen in den USA. Ja. Aber wirklich von diesem Typen kann man alles erwarten. Ja. Und also ist ja nicht nur er, der lügt, sondern der ganze Klüngel um ihn herum, den er sich da jetzt zusammengeholt hat, ja, die sind genauso intellektuell und emotional unreife Gestalten. Also da jetzt zum Beispiel hat er, das ist doch jetzt gerade 4 Wochen her, ernannt zum Staatssekretär für nationale Sicherheit, ein gewisser Michael Flynn, sollte der neue Henry Kissinger werden, und der muss jetzt zurücktreten, weil ganz offensichtlich er auch gelogen hat, aber wen hat er angelogen? Seinen eigenen Vizepräsidenten, den Pence. Ne? Und zwar ging es da über den Inhalt seiner Gespräche, seiner Beziehung zum russischen Botschafter. Ja? Also der ist jetzt schon mal weg, wird durch einen anderen ersetzt, der genauso ist. Dann der engste Vertraute von ihm ist dieser Bannon, der zusammenhängt mit diesem rechtsradikalen Nachrichtenmagazin Breitbart, ne, und der dann so Sachen sagt wie zum Beispiel die Empfängnisverhütung, die verwandelt Frauen in so eine Art Spottfiguren, die ihrer eigentlichen Aufgabe nicht mehr nachkommen, Kinder zu kriegen. Ja. Das ist der engste vertraute Berater von Trump. Dann jetzt kommt raus, gestern oder vorgestern, die Rolle, die der neue Energieminister ist, der, glaube ich, gespielt hat. Nee, Umweltminister, hat einen anderen Namen, aber ist ja egal, Scott Pruitt heißt er, der also jahrelang mit den Petroleumgesellschaften zusammen gemauschelt hat, also in dem Sinne, dass, wo es drum ging, die Maßnahmen von Obama zu konterkarieren, ja, da hat er sich mit den Petroleumgesellschaften engstens zusammengearbeitet. Es ging so weit, dass die Briefe aufgesetzt haben, die er dann in seinem eigenen Namen losgeschickt hat an die Umweltbehörde, ja. Also solche Typen umgeben diesen Trump, ja, und was da abläuft, das also dermaßen offensichtlich und klar, dass man denken könnte, ja, lange können die sich nicht mehr an der Macht halten. Ne? Und auch weil die sogenannte seriöse Presse jetzt in den USA also jeden Tag solche Dinge aufdecken und den Trump anschießen deshalb. Ne? Das ist so. Auf der anderen Seite, wer liest heute diese sogenannte seriöse Presse und diese Medien, ne? Das würde ja doch eine minimale intellektuelle Anstrengung bedeuten, ne? Aber ein immer größerer Teil der Bevölkerung, der zieht eben vor, ein bisschen im Internet rumzuspielen, rumzutwittern und so, und die informieren sich so. Also der Kampf ist serviert und man darf gespannt sein, wie das weitergeht. Ganz andere Töne kommen aus Russland. Ein Hektar Land steht seit kurzem jedem Russen im äußersten Osten des Landes zu, und zwar umsonst. Die kriegt er geschenkt. Oder sie, die Russin. Russlands Regierung sucht nämlich dringend Siedler für die Gebiete am Pazifik, am Grenzfluss Amur und im sibirischen Jakutien. Wer seinen Hektar Land 5 Jahre lang bebaut, darf ihn anschließend behalten. Das Angebot gilt seit dem 1. Februar für alle Russen und Russinnen. Seither sind mehr als 25.000 Bewerbungen eingegangen. Ist natürlich auch eine interessante Art von Politik, den Menschen Land zu schenken. Damit züchtet man natürlich eine Grenzschutz-Kosakentruppe, die dann auf lange Sicht natürlich dann auch die Grenzen schützt und bewachen wird. Das waren schon Politiken, die das Zarenreich vor vielen, vielen Jahrzehnten und Jahrhunderten in die Praxis umgesetzt hatte. Ich habe hier auch die aktuellen Meldungen vom Tage von der ARD. Da hören wir jetzt mal rein. 100 Sekunden. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Weißes Haus verwehrt Journalisten Zutritt zu Pressegespräch, darunter Reportern von CNN und New York Times. Zugelassen wurden ausgewählte Journalisten, etwa von der konservativen Webseite Breitbart News. Protest gegen Trump in Beverly Hills. Kurz vor der Oscarverleihung haben Hunderte gegen die Politik der US-Regierung demonstriert. Unter ihnen die Hollywood-Stars Michael J. Fox und Jodie Foster. Ermittlungen gegen französischen Präsidentschaftskandidaten der konservativen Fillon ausgeweitet. Der Fall wurde an Untersuchungsrichter übergeben. Fillon soll seine Ehefrau scheinbeschäftigt haben für mehr als 800.000 Euro aus Steuermitteln. Türkische AKP startet Kampagne für Verfassungsreform. In Ankara will Ministerpräsident Yildirim für ein Ja beim Referendum Mitte April werben. Die EU ist besorgt über die Entwicklung in der Türkei. Fußball-Bundesliga. Der VfL Wolfsburg hat am Abend gegen Werder Bremen mit 1:2 verloren. Durch den Auswärtssieg verlässt Bremen den Relegationsplatz und ist nun punktgleich mit Wolfsburg. Und das Wetter: in der Nordhälfte zeitweise Regen oder Nieselregen. Im Süden verbreitet freundliches Wetter, an der Nordsee stürmische Böen, 4 bis 11 Grad. Ja, so ein Duell Wolfsburg gegen Bremen nannte man früher das Duell der Kellerkinder. Die ganz unten in der Bundesliga-Tabelle waren, das waren die Kellerkinder. Das klang immer so erbärmlich und man hatte da Mitleid als Fußballfan mit diesen armen, armen, armen Leuten, den Kellerkindern. Bremen war schon oft Kellerkind, Stuttgart super Kellerkind, St. Pauli vielleicht das beliebteste Kellerkind der ganzen Bundesrepublik. Neue Meldung, Themenwechsel, Rüstung. Das Friedensforschungsinstitut SIPRI hat einen Bericht vorgelegt. Die weltweiten Rüstungsverkäufe sind seit 2004 kontinuierlich gestiegen. Da braucht man sich über neue Konfliktherde und Flüchtlingsströme nicht zu wundern. Das Volumen der Rüstungsverkäufe weltweit ist also seit 2004 kontinuierlich gestiegen. Grund dafür sei vor allem die verstärkte Nachfrage aus Nahost und Asien, teilte das Internationale Friedensforschungsinstitut SIPRI am Montag in Stockholm mit. Demnach erreichten die Geschäfte mit Waffen und sonstigem Kriegsgerät von 2012 bis 2016 das höchste Volumen einer 5-Jahres-Periode seit dem Ende des Kalten Krieges. Die 5 größten Exporteure, USA, Russland, China, Frankreich und Deutschland, standen für insgesamt 74% des Gesamtvolumens. Ein verstärkter Bedarf, hier wohl als kaufkräftige Nachfrage gemeint, Asiens, Ozeaniens und des Nahen Ostens, sei sowohl von 2007 bis 2011 als auch von 2012 bis 2016 zu verzeichnen gewesen, teilten die Stockholmer Wissenschaftler mit. Dies machte zwischen 2012 und 2016 insgesamt 43% der globalen Importe aus. Größter Waffeneinkäufer war dabei die Atommacht Indien mit 13%. In den beiden Zeiträumen sei die Nachfrage aus Europa, Amerika und Afrika hingegen zurückgegangen. Zweitgrößter Importeur zwischen 2012 und 2016 sei Saudi-Arabien gewesen, mit einem Zuwachs von 212% im Vergleich zum vorherigen Fünfjahreszeitraum. Bei Katar war eine Erhöhung von 245% zu verzeichnen. Beide Staaten gelten unter anderem als an den Kriegen sowohl in Syrien als auch im Jemen beteiligt, wo sie illegale Angriffskriege führen. Die meisten Staaten im Nahen Osten bestellten ihr Vernichtungspotenzial in den USA und Europa. Das sagte der SIPRI-Experte Peter Wetzemann. Trotz sinkender Ölpreise bestellten die Länder der Region auch 2016 mehr Waffen, die sie als Mittel für den Umgang mit Konflikten und regionalen Spannungen sehen. Unter den Exporteuren waren die USA von 2012 bis 2016 mit einem Drittel des weltweiten Volumens führend. Fast die Hälfte deren verkaufter Kriegsgerätschaften ging in den Nahen Osten. Insgesamt lieferten die Vereinigten Staaten an mindestens 100 Länder weltweit. Sie hätten damit bedeutend mehr Kunden als andere Exporteure, sagte Aude Fleuron von SIPRI. Russland stand im selben Zeitraum für 23% der Rüstungsexporte. 70% davon gingen an Indien, Vietnam, China und Algerien. Laut SIPRI verzeichnete Deutschland 2016 einen Anstieg der Waffenexporte. Zwischen den Zeiträumen 2007 bis 2011 und 2012 bis 2016 habe es aber einen Rückgang von 36% gegeben. Mit einem Marktanteil von fast 6% liegt Deutschland knapp hinter Frankreich unter den 5 führenden Geschäftemachern mit dem Tod. Thema Geschlechter, Thema soziale Gerechtigkeit, mehr Teilzeit, weniger Gehalt. In keinem anderen EU-Land tragen Frauen so wenig zum Haushaltseinkommen bei wie in Deutschland. Frauen in Deutschland arbeiten nämlich häufiger in Teilzeit als Frauen in anderen Ländern, allerdings oft unfreiwillig. Mütter fühlten sich durch starre Öffnungszeiten von Schulen, Kindergärten und Kitas gezwungen, ihre Arbeitszeit zu reduzieren. Zu diesem Schluss kommt eine umfangreiche OECD-Studie, die sich unter anderem mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf befasst. Zwar investiert der deutsche Staat deutlich mehr als früher in frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung und liegt inzwischen über dem OECD-Durchschnitt. Trotzdem bleibt Deutschland in Europa auf einem wichtigen Feld das Schlusslicht. In keinem anderen Land tragen Frauen so wenig zum Haushaltseinkommen bei. Der durchschnittliche Anteil bei Paaren mit Kindern beträgt in Deutschland 22,4%, in Dänemark beispielsweise 42%. Kritisch vermerkt die Studie auch, dass Frauen im Jahr 2013 bei einer Vollzeitbeschäftigung 13,4% weniger verdienten als Männer. Ein weiteres Ergebnis: In den alten Bundesländern ist der Großteil der Bevölkerung der Auffassung, dass Mütter, wenn überhaupt, nur in Teilzeit arbeiten sollten. Aus dem Nahen Osten, Rom, Palästinenser für Yasser Arafat erhielt eine Privataudienz beim Heiligen Vater. Thema Pressefreiheit und Transparenz in Deutschland. Ende der Vertraulichkeit, schreibt der Spiegel. Bundeskanzlerin Angela Merkel muss offenlegen, welche Journalisten und Journalistinnen sie im vergangenen Jahr zu vertraulichen Gesprächen getroffen hat und über welche Themen geredet wurde. Ja, Geheimniskrämerei im Kanzleramt. Das Berliner Verwaltungsgericht ordnete am 22. Dezember einstweilig an, dass Merkel sowohl über Hintergrundgespräche im Kanzleramt als auch über andere nicht öffentliche Gespräche mit Journalisten Auskunft geben muss. Ort, Zeit, Teilnehmer und Themen, nur die genauen Inhalte sollen vertraulich bleiben dürfen. Das heißt, Merkel muss die Öffentlichkeit informieren, mit wem, wann und wo sie gesprochen hat, aber sie braucht nicht zu sagen, über welche Themen. das ist natürlich wieder Munition für die Leute, die sagen Lügenpresse. Die werden auf Linie gebracht von der Kanzlerin und kriegen da genau gesagt, wie und worüber und was sie berichten sollen. Gleiches könnte auch für Hintergrundgespräche der Mitarbeiter Merkels gelten. Ein Redakteur des Berliner Tagesspiegels hatte mit einer Klage unter anderem zu erfahren verlangt, mit welchen Journalisten und Journalistinnen die Kanzlerin über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, den Umgang mit der AfD und die Flüchtlingskrise gesprochen und was Merkel den Medienvertretern konkret mitgeteilt habe. Ob die da nun eine Marschrichtung, eine Linie vorgegeben hat, ob die gesagt hat, wir müssen in die Richtung informieren, das weiß man bisher noch nicht. Das Verwaltungsgericht gab ihm weitgehend recht. Dem Wunsch des Redakteurs stünden keine schutzwürdigen Vertraulichkeitsinteressen entgegen. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Das Kanzleramt hat vor dem Oberverwaltungsgericht Beschwerde eingelegt. Geht nicht und der Messias kommt nicht. Moskau. Als der sowjetische Partei- und Regierungschef Leonid Brezhnev vom Wunsch des deutschen Bundeskanzlers Helmut Kohl hörte, Moskau zu besuchen, erlitt er einen tödlichen Herzanfall. Kommen wir noch einmal zum Thema Spanien. Da gab es diese Woche mehrere skandalartige Meldungen. Der eine Skandal, über den wir letzte Woche schon berichtet haben, waren die milden Urteile gegen die korrupte Königsfamilie. Und der Skandal dieser Woche, Werner, ist ganz anderen Kalibers. Ein Typ, der zu 6,5 Jahren Knast verurteilt wurde, darf sowohl im Ausland frei rumlaufen, muss seinen Pass nicht abgeben und braucht sich nur einmal im Monat zu melden. Ja, also insofern müssen wir vielleicht doch den Bericht von Amnesty International vorher, wo es ging, die Menschenrechte werden tendenziell immer mehr abgeschafft, die Demokratie ist die Essenz der Demokratie geht immer mehr in Gefahr, aber es stimmt eben nicht für alle. Und dieser Fall, den du jetzt genannt hast, also dieser Typ, das ist der Schwager vom König und der Ehemann der Schwester vom König. Und der wurde jetzt zwar verurteilt, das ist ja immerhin schon was, aber wie gesagt, er muss jetzt noch nicht mal die Fianza, also die Kaution bezahlen, die der Staatsanwalt beantragt hatte, von 200.000 Euro dafür, dass er nicht in den Knast muss. Noch nicht mal das wurde ihm auferlegt. Und überraschenderweise darf er auch seinen Pass behalten, weil er wohnt ja wo? In der Schweiz, ja. Und ist aber doch erstaunlich, ja, wie die da argumentieren. Ne? Sein Kollege da, der hat noch, glaube ich, 2 Jahre mehr oder ja mehr bekommen als er selber. Und dem haben sie den Pass abgenommen, dieser Diego Torres, sein früherer Lehrer bei ESADE, den haben sie verknackt zu 8 Jahren und 8,5 Jahren. Und jetzt aber weder beim einen noch beim anderen wird also Fluchtgefahr angenommen, ne? Und besonders im Fall vom Königsschwager, dass seine, so sagen die Richter, seine persönlichen Umstände, die wir ja alle kennen, die bekannt sind, ne? Deshalb ist es nicht notwendig, das genauer zu analysieren. Also der muss jetzt einmal im Monat in der Schweiz dann sich melden und auch nicht, ist unglaublich, ja, nicht etwa in der Botschaft, der spanischen Botschaft in der Schweiz oder beim Konsulat, sondern bei einem Schweizer Gericht muss er sich. Beim Dorfscheriff, fast schon. Und er darf dann, muss, wenn er die EU verlassen will, die Europäische Union, muss er das vorher sagen. Ja? Und jetzt lächerlicherweise gehört die Schweiz ja gar nicht zur Europäischen Union. Ja? Die sind zwar in Schengen drin, in diesem Abkommen, aber nach dem Referendum, das da gab in der Schweiz 2014, haben die ja vor, da rauszugehen aus Schengen. Dann wird es nochmal interessant. Ja. Ja, also das ist die Sache mit Urdangarin gewesen. Und dann gab es noch auch von der Justizfront noch eine Nachricht, dass sie jetzt endlich diese Leute verknackt haben mit diesen Tarjetas Black, mit diesen sogenannten schwarzen, geheimen Kreditkarten, die damals alle bekommen haben von der Cúpula von Caja Madrid und von Bankia, die also diese Banken ruiniert haben, ja, und eben jahrelang abgesahnt haben über ihre Gehälter und ihre Abfindungen und so weiter, und die daneben dann eben noch diese Kreditkarten bekommen haben, wo sie einfach ohne sich irgendwie zu rechtfertigen noch zusätzlich Geld abholen konnten und Geld ausgeben konnten für private Vergnügungen auch, oder weil sie nur eben mal einen Moment Cash brauchten. Ja. Und der Hauptchef, dieser Miguel Blesa, der hat 6 Jahre bekommen, und Rodrigo Rato, also ein ganz großes Tier bei der Partido Popular, früher Generalsekretär vom FMI, vom Internationalen Währungsfonds, Wirtschaftsminister war er hier. Also da haben sie insgesamt 12,5 Millionen abgesahnt. Und dann auch, man höre und staune, diejenigen, die das abgeholte, also am Fiskus vorbeigeschleuste Geld, das sie persönlich sich in die Tasche gesteckt haben, die das zurückgezahlt haben, die haben also weit weniger bekommen als Strafen als die anderen. Also man holt sich das einfach ab, wenn man dann erwischt wird, dann zahlt man es zurück und dann ist wieder gut, ja. So sieht das Haus hier. Das nennt man Kleptokratie in Spanien. Und da gibt es noch eine andere Meldung, beziehungsweise verschiedene Meldungen. Gerichte in Palma de Mallorca, wo diese milden Urteile gegen die Millionendiebe gesprochen wurden, haben andererseits Menschen zu Gefängnis verurteilt. Zum Beispiel ein Mann, der Windeln, eine Packung Windeln in einem Supermarkt geklaut hat. Der hat 2 Jahre bekommen. Und dann auch das berühmte Urteil, 3 Jahre Gefängnis für einen Rapper, der kritische Töne, beziehungsweise schmutzige Töne auch, gegen das Königshaus in einem Rap-Lied gebracht hat. Der hat 3 Jahre Knast bekommen. Das ist ungefähr die Situation der Klassenjustiz hier im doch so angeblich demokratischen Spanien. Ja, und dann gibt es eben auch noch eine interessante Geschichte. Gerade jetzt sind ja immerhin doch ein paar Leute vor Gericht gezogen werden und worden und sogar verurteilt worden. Und das ja besonders bei Korruptionsfällen eben. Ja, das ist ja erstmal positiv, aber jetzt will's der Teufel, dass der Oberstaatsanwalt von Murcia, von der Region von Murcia, hat jetzt ganz offen ausgesprochen, wie er unter Druck gesetzt wurde und also in seiner Arbeit behindert wurde, eingeschüchtert wurde, sagt dann sofort dazu, das passiert nicht nur mir, sondern auch anderen Staatsanwälten, die besonders mit Korruptionsfällen befasst sind. Ja. Und also ihn haben sie jetzt schon geschasst und er war also der den Präsidenten von Mursia angeklagt hatte wegen einem anderen Korruptionsfall. Ja. Und dann der Justizminister, der geht dann her und befragt zu diesem Thema. Dann sagt er, ja, was will der denn? Wenn er irgendwelche Unregelmäßigkeiten und solche Einschüchterungsversuche mitbekommen hat, dann muss er das anzeigen. Aber das hat er ja gemacht. Das hat er ja monatelang gemacht und andere Staatsanwälte auch, ohne jegliche Konsequenz. Ja. Oder auch Richter. Ne? Da gibt es einen Richter in Madrid, der heißt Manuel Ruiz de Lara. Und den haben sie ein Jahr lang gegen den ermittelt, also geheim, ja, das wusste niemand. Und warum? Der ist Sprecher von so einer Bürgerplattform, die sich zum Thema gemacht hat, ja, genau die Unabhängigkeit der Justiz zu untersuchen und zu denunzieren. Ne? Und jetzt gehen die gegen diesen Richter vor. Ne? Außerdem hat er auch vor der europäischen Justiz dann Themen aufgebracht, wie zum Beispiel die missbräuchlichen Gebühren, diese überhöhten Gebühren, die die Banken den Kunden abknöpfen. Ne? Und solche Leute sind natürlich unangenehm und die werden jetzt unter Druck gesetzt und abgelöst, ne? Einer nach dem anderen. Zum Schluss noch ein Blick in die Presse, meine Damen und Herren. Heute ist Samstag, der 25. Februar 2017. Ich habe hier die Seite der Jungen Welt aufgeschlagen, vor mir auf dem Bildschirm. Bombenstimmung im Weißen Haus, US-Administration will Atomwaffenarsenal vergrößern, Bundesregierung offenbar zufrieden. Da sieht man eine Karikatur, da sieht man Trump als Dr. Seltsam, wie er die Bombe reitet. Präsident Seltsam oder wie er lernte, die Bombe zu lieben. Übrigens im Gespräch und es wird gemunkelt, dass Deutschland demnächst seine Atombombe bekommt. Das wird offen diskutiert und da wird es Pläne geben, weil die Amerikaner eben den Juniorpartner, wie Deutschland immer so genannt wurde, den kleinen Hansel, den man so lange an der Leine und an der Kette geführt hat, den will man jetzt freilassen, der soll machen, was er kann, der soll selber prügeln und seine imperialistischen Interessen durchsetzen. Und dazu braucht man eine Atombombe, sonst wird man nicht für voll genommen im Chor der internationalen imperialistischen Mächte. Dann gibt es Artikel über die Ukraine für Menschenrechte in Kiew. Da gibt es eine große Demo an diesem Wochenende. Aktivistinnen werben in Berlin um internationale Unterstützung gegen Etablierung eines Polizeistaats durch Kiew. Die Lage ist da sehr kompliziert. Die NATO hat ja ein Auge auf die Ukraine geworfen und an der Grenze zu Russland tut sich da einiges und das Land wird in einen Polizeistaat verwandelt. Werfen wir einen Blick auf den Spiegel von heute. Da geht es um die Wirtschaftskrise am Bosporus. Türkei bittet Berlin um Hilfe, um den wirtschaftlichen Niedergang zu bremsen. Macht sich die Regierung in Ankara auf die Suche nach Unterstützern aus dem Ausland. Besondere Hoffnungen setzen die Türken nach Spiegelinformationen auf, ja, natürlich auf Deutschland. Das ist klar. Die sollen es machen, die sollen Geld geben. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. Weitere Themen sind die DITIB-Affäre. Laschet, das ist der Bundesvize, verlangt vom Islamverband DITIB gegen Spitzel vorzugehen. Die Imame sollen Deutschland unverzüglich verlassen. Das sagt er in einem Interview, das er dem Spiegel gegeben hat. Wir haben vor einigen Wochen schon darüber berichtet. Die Imame bespitzeln ihre Gemeinden und melden an den türkischen Geheimdienst, welche Gemeindemitglieder linientreu sind und welche andere politische Gelüste haben. Die werden gemeldet, die kriegen dann Todesdrohungen, werden verfolgt und die Familien, die sie vielleicht in der Türkei haben, werden unter Druck gesetzt. Meine Damen und Herren, hiermit beenden wir den Katastrophen- und Informationsblock. Es ist schon ullololololo, 11:45. Wir müssen gleich noch etwas Kultur bringen. Das ist so im Niemandsland. Niemandsland. Der Zug pfeift. Die Räder setzen sich in Bewegung. Ich bin ein Eilbrief ins Ausland. Wir zerfallen in lauter Einzelteile. Irgendwo auf dem Weg haben wir Eltern liegen lassen. Kleidungsstücke, Nagelfeilen, Freunde, Heimat. Dass ich nicht lache. Uns nicht gefragt, als wie noch kein Gesicht, ob wir leben wollten oder lieber nicht. Jetzt gehe ich allein durch eine fremde Stadt und ich weiß nicht, ob sie mich lieb hat. Ich schaue in die Stube durch Tür und Fensterglas und ich warte auf etwas. Wenn ich mir was wünschen würde, käme ich in Verlegenheit. Was ich mir denn wünschen sollte, eine schlimme oder gute Zeit. Wenn ich mir was wünsche, möchte ich etwas glücklich sein. Denn wenn ich gar zu glücklich wäre, hätte ich Heimweh nach dem Traum. Wenn ich mir was wünsche, käme ich in Verlegenheit. Was ich mir denn wünschen sollte, eine schlimme oder gute Zeit. Wenn ich mir was wünsche, möchte ich etwas glücklich sein. Denn wenn ich gar zu glücklich wäre, hätte ich Heimweh nach dem Traumsein. Thema Kino und Filme im heutigen Niemandsland. Da gibt es natürlich einiges zu erzählen über die Berlinale. Die hatte am letzten Wochenende die Preise verteilt. Die Bären waren los, die Bären wurden vergeben. 18 Filme waren im Wettbewerb. Die Preisträger waren folgende. Der Goldene Bär für den besten Film ging an den ungarischen Film on Body and Soul von Ildiko Enyedi. Der Silberne Bär, großer Preis der Jury, ging an Félicité von Ellen Gomis aus dem Senegal. Der Silberne Bär, Alfred Bauer Preis für einen Spielfilm, der neue Perspektiven eröffnet, ging an Pokot Spohr von Agnieszka Holland aus Polen. Der Silberne Bär für die beste Regie ging an Aki Kaurismäki für Die andere Seite der Hoffnung, Finnland. Silberner Bär, beste Schauspielerin, Kim Min-hee für On the Beach at Night Alone aus Südkorea. Ein Silberner Bär ging auch an den besten Schauspieler Georg Friedrich für Helle Nächte, eine deutsche Produktion, ein deutscher Film. Ebenfalls ein Silberner Bär für bestes Drehbuch an Sebastian Lelio und Gonzalo Massa für Una Mujer Fantástica aus Chile. Silberner Bär für eine herausragende künstlerische Leistung, Dana Bunescu, Schnitt für Anna Mon Amour aus Rumänien. Der Glashütte Original Dokumentarpreis, immerhin 25.000 Euro, soweit ich das weiß. Ghost Hunting von Raed Andoni, Palästina im Panorama gezeigt. Großer bester Erstlingsfilm Estiu von Carla Simó, Spanien, ein katalanischer Film. Estiu heißt ja Sommer auf Katalanisch. Gläserner Bär für den besten Kinderfilm Butterfly Kisses von Rafael Kapelinski, Großbritannien. Gläserner Bär bester Kurzfilm Wolf von Claire Randall aus Australien. Goldener Bär bester Kurzfilm Cidade Pequena von Diogo Costa Amarante aus Portugal. Und noch zwei sind da. Silberner Bär Preis der Jury Kurzfilm Ensueño de la Pradera von Esteban Aranguiz Julien aus Mexiko und Audio Short Award Street of Death von Karam Gossein, Libanon. So, ich habe sie alle aufgezählt. Vielleicht eine kleine Einschätzung. Die Presse war nicht sehr zufrieden, die Fachpresse, mit der diesjährigen Berlinale. Die wurde immerhin als doch recht schwach eingeschätzt. Aber auch die würdigen Preisträger können nicht darüber hinwegtäuschen. Die Berlinale hat sich in eine Sackgasse manövriert, urteilt zum Beispiel der Spiegel, aus der sie nicht ohne Veränderungen herauskommt. Beginnen sollte man mit Festivalchef Dieter Koslik. Und nun wird aufgezählt, was dieser Dieter Koslik und das Festival alles so nicht richtig und falsch macht. Wir können das nicht beurteilen. Wir haben fast keinen dieser Filme gesehen. Wir können das den Hörern und Hörerinnen anheimstellen, das selber zu erforschen und zu untersuchen und sich vor allem die Filme und das Kino anzugucken. Das ist wichtig. Du hast einen Film, Werner, den möchtest du vorstellen? Ja, also da kann man sich nicht irren. Wenn man da reingeht, wird man hochzufrieden rausgehen. Ich habe den jetzt gesehen auf Spanisch. Original ist Englisch und der Titel ist Hell or High Water. Also das ist so eine Redewendung im Englischen und es heißt so viel wie Come Hell or High Water, komme da, was wolle, das wird gemacht, das wird durchgesetzt und auf Spanisch eben Comancheria. Und also hört sich ja an wie Comanchen, ne? Das ist es auch. Und der spielt da also in dem früheren Stammesgebiet der Comanchen. Ist aber kein Western im üblichen Sinne, sondern so eine Mischung aus Kriminalfilm und Western, ne? Aber wirklich fantastisch gemacht. Weiß jetzt nicht mehr, wer ist der direkt, David Mackenzie, der Regisseur, Musik von Nick Cave und also für mich vom Feinsten, ja, so wie gesagt, eine Mischung aus Thriller und Western, da geht's um Brüderpaar, die, der eine kommt aus dem Knast, der andere hat die Mutter gepflegt und dann tun die sich also, gehen sie her und tun Bankfilialen ausrauben, aber genau nur von der Bank, die das von der Mutter geerbte Grundstück zwangsversteigern lassen will, ne? Und also das sind die Bösen und die Guten, die werden verkörpert von einem Paar von Texas Rangers, da ist aber nicht Chuck Norris, sondern Jeff Bridges und Und die, das ist also der Gegenpart, und einer von diesen beiden Texas Rangers, der steht kurz vor der Rente, und der andere ist ein Mestize, also auch halb Mexikaner, halb Comanche. Und also wirklich sehr glaubhaft inszeniert, Ambiente, die Personen sehr gut getroffen. Und auch die Nebenrollen, also die Dialoge, die da stattfinden, sind wirklich vom Feinsten. Ja. Und das geht dann so am Ende, wo dann alles vorbei ist, dann ist inzwischen dieser eine Texas Ranger schon auf Rente. Und er will jetzt aber doch nochmal wissen, warum die die Überfälle gemacht haben. Und damit endet der Film. Es erinnert an sich so ein bisschen wie an Casablanca, ne? Am Ende von Finn könnte das der Beginn einer großen Freundschaft sein zwischen dem einen Delinquenten und dem anderen Texas Ranger. Good morning, folks. Open the drawers. You got a gun on you, old man? You damn right I got a gun on me. Y'all gonna steal my gun too? We ain't stealing from you, we're stealing from the bank. You hear about these bank robberies? You may get to have some fun before they send you off to the rocking chair yet. Das ist der eine Film. Zum anderen habe ich einen Film gesehen, der hat mir recht gut gefallen, obwohl das kein Film ist, den man unbedingt sehen muss. Der läuft aber hier im Mittwochskino, im Cineclub Goethe. Und zwar ist das der Film, der am kommenden Mittwoch gezeigt wird, um 20 Uhr im Goethe-Institut. Der Film heißt Wintertochter, Hija del Invierno. Ich habe diesen Film auf DVD gesehen. Das Goethe-Institut hatte den da auf dem Schautisch liegen. Und ich erkläre mal kurz, worum es geht. Wintertochter ist ein mehrfach preisgekrönter Familienfilm, der am 18. Januar 2011 auf dem Filmfestival Marc Oefüls Preis erstmals aufgeführt wurde. Der Film erschien im Verleih von Zorro Film und wurde ab 20. Oktober 2011 im Kino gezeigt. Gut. Kurz zur Handlung. Der Film handelt von der 12-jährigen Kataka, die an Weihnachten erfährt, dass sie bisher Papa zu einem Mann gesagt hat, der nicht ihr leiblicher Vater ist. Gemeinsam mit ihrem Freund Knecke und der 75-jährigen Nachbarin Lene reist sie nach Polen, wo ihr wirklicher Vater als Matrose arbeitet. Ihr wirklicher Vater ist ein Russe namens Alexei, und die Reise entwickelt sich zu einem sogenannten Roadtrip, der sowohl Kataka als auch Lene mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Noch einmal, Originaltitel Wintertochter, Produktionsland Deutschland-Polen, eine Co-Produktion, 96 Minuten, Regie führt Herr Johannes Schmidt. Die Rollen sind teilweise sehr witzig und sehr gut besetzt, und der Film hat streckenweise Schwung und weist auf ein historisches Thema hin, nämlich die problematische Beziehung zwischen Deutschland und Polen. Und meine Damen und Herren, das war's, wir müssen raus. Werner? Ja, ich habe mir auch einen Trailer angeguckt von diesem Film, wie gesagt, nächsten Mittwoch um 20 Uhr, 1. März im Goethe-Institut, Eintritt natürlich gratis, frei. Leider kann ich dahin nicht gehen, sonst würde ich das tun, weil da wieder der Barsan spielt am Mittwochabend. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Wir verabschieden uns aus dem heutigen Niemandsland. Wir hatten enorme technische Probleme. Ich hoffe, Sie haben das nicht gemerkt. Ich habe hier ziemlich rumgeeiert am Mischpult und habe versucht, immer wieder die aus dem Mischpult herausspringenden Knöpfe unter Kontrolle zu halten. Hier lief einiges schief. Ein paar kleine Szenen, ein paar Klangszenen aus dem Trailer Wintertochter, und machen Sie es gut, ein wunderschönes Wochenende, bleiben und werden Sie glücklich, und machen Sie es gut. Tschüss, Werner. Tschüss, Ade. Bis nächste Woche. Wieso läufst du mir denn weg, Kindchen? Ich hab den gesehen, wollte nur noch weg. Wir fahren nach Hause, Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo das ist. Zu Hause. Ich auch nicht. Wir hätten es ja einfach schon längst sagen müssen. Was hättet ihr mir sagen müssen? Du warst für mich immer wie ein eigenes Kind. Ich habe mich in euch beide verliebt als Doppelpack. Katharina! Ich hab mich die ganze Zeit belogen. Mich und meinen richtigen Vater auch. Ich bin dein richtiger Vater. Der Alexei, der war Mechaniker hier in der russischen Kaserne. Aber als die russischen Soldaten dann endgültig weg waren, da war auch Alexei weg. Aber du warst da. Wieso haben sie eigentlich nie erzählt, dass sie hier in Polen geboren sind? Weil es da nichts zu erzählen gibt. Dein Schiff ist gestern Nacht schon ausgelaufen. Ach, Danzig. Wo ist das denn? Das ist auch Polen. Na, worauf warten Sie noch? Los, kommen Sie! Nach Danzig. Nur über meine Leiche. Das ist mein Schlüssel, den Sie da haben. Leg das sofort zurück. Leg das zurück. Komm doch rein. Weißt du, wir am schnellsten in den Containerhafen kommen könnten? Nicht leicht wegen Zollgrenze. Ist das geil hier! Und wo liegt dein Herz? Auf deutsche oder russische Seite? Hoffentlich ist dein Schiff noch da. Fürs Kind wäre es besser zu fahren. Ich würde es nicht mit dir aushalten als Tochter. Aber so ein Russe? Gefühl, der Tag ohne das Licht, ich will wieder mal zu viel. Thank you. dir geworden? Was ist los mit dir? Ja, wir waren Illusionen, nur intakt und auf Papier. Leise kleine Stimme hier am Telefon, du sagst, du willst dich nur bedanken, du bleibst monoton. In jeder Ecke, da bist du unsichtbar und heimlich und hörst mir wieder zu. Sie wollen mich alle zerren, wollen mich reißen, wollen mich ziehen. Doch ich bleib hier sitzen, hier am Ende von Berlin. Ohne die Zeit, ein Lied ohne Gefühl, der Tag ohne das Licht, ich will wieder mal zu viel.